Ja, ich bin Timo Zorn, ich bin Head Coach der Kiel Baltic Hurricanes, der GFL-Mannschaft hier in Kiel. Und ja, ich freue mich auf die Einladung und auf das Interview, was wir führen werden. Ja, ich danke, dass ich hier sein darf. Auch sehr cool. Erzähl mal, wie bist du denn eigentlich damals zum Football gekommen? Tatsächlich hat meine Mutter mich einfach beim Sommercamp angemeldet. Also ich bin gebürtiger Hamburger, wohne auch immer noch in Hamburg. Und da hat sie mich dann bei den Blue Devils damals zum Sommercamp, Kids Sommercamp, so ein Schnuppercamp angemeldet. Ich war erst so, naja, gehst mal hin. Und war dann von der ersten Minute an total Feuer und Flamme und im Prinzip dann auch seitdem ja dem Sport verfallen. Und wie kommst du, dass du dann hier nach Kiel gekommen bist und heute noch hier bist? Also ich hatte das große Glück, nach meiner Jugendzeit, also die geht immer bis man 19 ist und wechselt man entsprechend in den Herrenbereich, dass ich bei den Blue Devils direkt in die erste Herrenmannschaft gegangen bin oder gerutscht bin, die damals in der ersten Bundesliga auch gespielt hatten. Hab somit von Anfang an eben Bundesliga-Luft geschnuppert. Hab danach dann nochmal einen Wechsel in die zweite Bundesliga gemacht, also in die GFL 2, zu den jetzt Hamburg Huskies, damals hießen sie Silver Eagles, und wollte dann auch wieder die Herausforderung in der ersten Bundesliga zu spielen. Und da war eben Kiel im Norden die Top-Adresse. Das war 2010, wo wir eben entsprechend auch mit der Mannschaft dann deutscher Meister geworden sind, was dann an der Stelle auch das erste Jahr in Kiel war. Und ich habe mich hier immer unglaublich wohlgefühlt innerhalb der Mannschaft, mit dem Umfeld in Kiel. Und ja, dann hat es mich tatsächlich wieder hierher gezogen. Und du bist ja inzwischen auch Head Coach. Ich bin inzwischen Head Coach, ja, über sehr, sehr viele Umwege tatsächlich Head Coach geworden. Also es war natürlich, als ich 2010 gespielt habe, war das nie mein Ziel, dass ich dann irgendwann den Head Coach-Posten übernehmen werde. Aber ich habe immer gesagt, ich spiele, bis ich 30 bin und guck, wo ich dann eben in meinem Leben stehe, also ne, wie die private Situation jobtechnisch das aussieht. Und hatte dann eben die Möglichkeit, im Anschluss an die Saison, das war 2015, hatte ich die Möglichkeit, in die Vermarktungs GmbH mit reinzurutschen und da eben in Vollzeit zu arbeiten, was natürlich die Möglichkeit schlechthin war, irgendwie Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Gerade ja auch in dem Umfeld American Football und in Norddeutschland bieten das halt auch sehr wenige Mannschaften an, diesen Schritt zu gehen. Und das war für mich einfach so eine Chance, wo ich gesagt habe, bin ich auf jeden Fall dabei, das mache ich auf jeden Fall. Kehrseite der Medaille war dann eben, dass ich nicht mehr aktiv spielen konnte. Also das war dann schon noch so eine kleine Bedingung, dass man dann gesagt hat, okay, wenn ich da jetzt voll mit einsteige und voll dabei bin und eben dann Teil auch, oder also als Mitarbeiter Teil der Vermarktungs GmbH dann bin, dann kann ich eben nicht parallel noch spielen, weil dafür sind eben zu viele Themen rund um den Spieltag, rund um die Mannschaft organisatorischer Natur, um die sich einfach gekümmert werden, die es dann eben nicht mehr erlauben, parallel noch zu spielen. War aber für mich in dem Moment total in Ordnung. Das haben wir dann auch ein paar Jahre so gemacht, oder das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, ehe ich dann im Anschluss an die Saison 2018 von dem damaligen Geschäftsführer Gunnar Peter gefragt wurde, ob ich mir das zutrauen würde, den Headcoach-Posten zu übernehmen, wo ich dann auch keine Sekunde gezögert habe, gesagt habe, ja klar, das mache ich. Und ja, bin entsprechend dann seit Ende 2018, also zur Saison 2019 hier in Kiel auch Head Coach. Reizt es dich trotzdem ab und an nochmal selbst auf dem Platz zu stehen? Nee, tatsächlich nicht. Wir sagen immer, es ist a young man's game. Also wir sehen eben, dass die jungen Athleten, die jungen Spieler, die auch eben ganz viel aus unserer eigenen Jugend, aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft hochgekommen sind und die wir eben bewusst fördern wollen. Und wir wollen den Jungs eben eine Plattform bieten, auf höchstem deutschem Niveau zu spielen und Spielerfahrung, Spielpraxis zu sammeln, denen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und von daher habe ich tatsächlich gar nicht mehr diesen persönlichen Anreiz, selber auf dem Feld zu stehen. Wobei ich eben sagen muss, ich stehe mit denen auf dem Feld und ich darf sie eben da begleiten und unterstützen und den Werdegang eben auch mit formen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und Da habe ich tatsächlich Schuhe gegen Trillerpfeife ausgetauscht. Nein, das macht unglaublich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und die Entwicklung und die Prozesse zu sehen, die sie durchlaufen. Von daher reizt mich das eben, also reizt mich das tatsächlich nicht mehr selber auch, Pads und Helm nochmal aufzusetzen. Wie ist der Head Coach Timo Zorn? Eher der Kumpeltyp oder wirklich der, der vorangeht und auch mal die Spieler anschreit? Naja, also ich glaube, man darf halt eins nicht vergessen, wir sind irgendwo in so einem semi-professionellen Bereich. Wir haben, also nicht jeder unserer Spieler ist voll bezahlt. Das geht einfach auch bei der Kaderstärke nicht und auch da, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt oder wo der Football zum jetzigen Zeitpunkt noch ist. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass sich das in den nächsten Jahren auch immer weiter ändert und anpasst und wir da eben auch wichtige Schritte in Richtung Professionalisierung gehen. Von daher glaube ich, dass man in beiden Welten leben muss. Also natürlich ist es, versuche ich auch ein freundschaftliches Verhältnis auf der einen Seite zu den Spielern zu hegen, aber auf der anderen Seite wollen wir leistungsorientierten Sport betreiben. Wir sind in der ersten Bundesliga, was eben auch einen gewissen Anspruch mit sich bringt. Von daher bin ich da auch sehr leistungsorientiert aufgestellt und pusht die Mannschaft eben auch dahin, dieses Bewusstsein zu haben und dieses Denken auch zu haben und das eben auch an den Tag zu legen und eben auch auf dem Feld umzusetzen. Du bist jetzt Head Coach, warst früher selber Spieler. Wie hat sich dein Blick auf das Spiel verändert? Hast du das Gefühl, dass du anders das Spiel jetzt siehst, auch wenn du von draußen zuguckst, wenn du Spiele siehst, wo deine Mannschaft nicht beteiligt ist? Oder ist das immer noch, dass du deinen Blick als Spieler hast und weißt, so und so läuft das? Tatsächlich, der Blick, der ändert sich massiv. Also, wenn man spielt, dann spielt man eine Position, dann spielt man in der Offense, in der Defense, vielleicht noch ein bisschen Special Teams dazu. Und dann fokussiert man sich eben, okay, was machen wir scheme-mäßig, also was ist unser Playbook, was sind unsere Plays, und dann versucht man sich eben mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt, bei mir war es immer Receiver, ich habe mich immer sehr stark mit Coverages auseinandergesetzt. Also was machen die Defensive Backs mit einer Passverteidigung vom Gegner, wo sind da gewisse Lücken, gewisse Softspots, wie bewegen die sich. Und auf einmal, wenn man Headcoach ist, muss man alles sehen. Also ob das jetzt die eigene Position, also ich will es jetzt mal der Fachidiot Receiver nennen, ich kann mich nicht nur auf Coverages konzentrieren. Ich muss genauso in den Linienbereich gucken, ich muss genauso das Running Game gucken, ich muss genauso in die Special Teams gucken. Da verändert sich schon einiges. Was ich gemerkt habe, was ganz interessant ist, weil du es gerade auch angesprochen hast, wenn es nicht die eigenen Spiele sind, sondern ich andere Spiele sehe, ich gucke tatsächlich auch, nicht nur, was machen einzelne Spieler, was passiert mit dem System, sondern wie verhalten sich Trainer an der Sideline? Während des Spiels, vorm Spiel, was sind Abläufe von anderen Mannschaften vorm Spiel? Wie machen die sich warm? Wie teilen die sich auf dem Feld auf? All diese kleinen Details sind, das habe ich auch gemerkt, es gibt ja diese Hard Knocks-Folge, wo ja jedes Jahr eine Mannschaft im NFL-Trainingslager begleitet wird, also wird ja komplett unter die Lupe genommen und mit zig Kameras begleitet und dann wird da immer so eine Doku-Serie draus geschnitten jedes Jahr, dass ich teilweise gar nicht so sehr darauf gucke, was die Spieler machen, sondern wie machen die Trainer das? Also was ist die Message, die Trainer zum Beispiel in den Ansprachen rüberbringen wollen? Was sind Gestiken, Mimiken? Nicht, dass ich das jetzt versuche, für mich zu übernehmen, aber so gewisse Aspekte, so ey, das ist ein interessanter Punkt, wie kann ich das vielleicht adaptieren und bei uns einbauen, in unsere Philosophie und das, was wir rüberbringen wollen. Und da merkt man dann schon, dass man das Spiel dann doch auf eine ganz andere Art und Weise guckt und einfach auch ganz andere Aspekte beleuchtet. Das heißt, das sind dann für dich so in Anführungszeichen die Veteranen, bei denen du dir ein bisschen was abgucken kannst? So andere Coaches, wie die sich verhalten? Absolut, absolut. Wobei ich da auch sagen muss, ich hatte das große Glück, mit sehr, sehr oder unter sehr, sehr vielen guten Coaches gespielt zu haben in meiner aktiven Zeit. Also klar, man sollte nie versuchen, irgendjemanden zu imitieren. Man sollte immer man selbst sein. Aber ich glaube, dass man gewisse Sachen adaptieren kann und die auch zu einem persönlich passen. Ich merke da schon auch, dass ich da viele Sachen übernehme, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder die Trainer in der Vergangenheit gemacht haben. Genauso sind das Sachen, wo ich sage, okay, das hat mir als Spieler, das habe ich gehasst, das mochte ich überhaupt nicht, das ist mir total missfallen, wo ich dann sage, okay, das ist das, was ich auf gar keinen Fall übernehmen möchte, das ist das, was ich auf gar keinen Fall transportieren möchte oder wie ich dargestellt sein möchte oder wie ich wahrgenommen werden möchte. Und ich glaube, dass das schon, ist schon auch ganz, ganz wichtig ist, da eine gewisse Selbstreflexion auch zu haben, um eben auch zu lernen, wie, so wie alle anderen auch. Wir erwarten von den Spielern, dass sie lernen, von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, und wir als Trainer müssen das genauso. Das ist meiner Meinung nach, oder für mich war das auch immer das Schöne am American Football, das Spiel entwickelt sich immer weiter. In dem Moment, wo man aufhört, sich mit dem Spiel weiterzuentwickeln, bleibt man stehen und wird abgehängt. Und das ist eben das Schöne, dass es immer was Neues gibt. Es gibt immer neue Wrinkles, es gibt immer neue Sachen, neue Coaches, neue Ideen, und das macht das Spiel eben ganz spannend von Coaches Seite. Und ist das vielleicht auch die größte Herausforderung dann, dass man sich immer weiterentwickeln muss? Absolut, absolut. Immer, immer. Aber das gilt eben für Spieler, das geht für Spielsysteme, das geht für Trainer, das geht für Philosophien, das geht für Mannschaften. Und deswegen, was man ja auch nicht unterschätzen darf, unsere Saison ist ja, wenn man die 12 Monate nimmt, ist ja relativ kurz. Wir spielen maximal ein halbes Jahr, also maximal 6 Monate Saison. Man hat 6 Monate, sich auf eine neue Saison vorzubereiten bzw. weiterzuentwickeln. Und das ist eben ganz wichtig. Ich glaube, wenn man das nicht mehr tut, dann ja, irgendwann wird man halt abgehängt. Ja, und du hast ja jetzt auch gesagt, du hast auch schon eine ganz schöne Entwicklung hier bei den Hurricanes durchgelaufen. Was schätzt du denn hier an Kiel, an den Kiel Baltic Hurricanes so? Das sind tatsächlich so viele Sachen. Es sind also in erster Linie sicherlich die Freundschaften im persönlichen, privaten Umfeld, die man dadurch schafft. Es sind die Freundschaften, die man aufbaut, auch langfristig. Aber ich glaube eben, dass wir hier schon einen sehr großen Wandel auch durchlebt haben in den letzten Jahren. Also gerade vor allem von dem Zeitpunkt, wo ich es übernommen habe, zur 2019er Saison, auch zu jetzt und auch die Jahre davor. Also wenn ich den Zeitraum davor nehme, wo ich mein erstes Jahr in Kiel hatte, 2010 einfach, was da alles passiert ist, was wir hier für einen Umbruch haben, für ein Umdenken haben. Natürlich irgendwo auch sportlich gesehen einen guten Schritt zurück gemacht haben, aber wo wir eben auch gemerkt haben, okay, wir müssen den Verein wieder auf oder die Mannschaft wieder auf ein anderes Fundament stellen. Ne? Wir müssen unter anderen Gesichtspunkten agieren, eben mehr auf die lokalen Talente setzen, auf die Leute aus der eigenen Jugend, denen eben die Plattform geben. Das ist ein Weg, den wir sehr bewusst gegangen sind. Das ist ein Umbruch. Dazu kommt dann eben noch die Corona-Zeit, die das Ganze nicht einfacher gemacht hat. Und eben auch die Entwicklung im Football, die wir aktuell haben, auch mit einer neuen professionellen Liga, wo natürlich auch sehr viele drauf gucken, wie und was passiert. Das macht das natürlich nicht einfacher, den Weg, den wir gegangen sind. Aber wir glauben eben, dass wir, wenn wir mit dem Standort in Kiel mittel- und langfristig erfolgreich Football spielen wollen, das ist das, was wir absolut wollen, war dieser Schritt eben zu dem Zeitpunkt notwendig, auch aus finanziellen Gründen. Aber wir sehen eben dadurch, dass wir regional einen unglaublich hohen Stellenwert eingenommen haben in der GFL und auch innerhalb der GFL, weil das tatsächlich eine Entwicklung ist, die nicht viele Mannschaften so machen. Eben bewusst zu sagen, wir setzen nicht auf internationale Spieler, ob das jetzt aus dem europäischen Ausland ist oder auch aus den USA, sondern eben ganz bewusst, wir setzen auf lokale Spieler, regionale Spieler, die hier sind, mit denen wir das ganze Jahr arbeiten können. Und das Ganze ist ein Prozess, das ist auch ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich vollzogen ist. Da stecken wir auch immer noch drin in diesem Prozess, aber man sieht diese kleinen Etappenerfolge und da wollen wir Stück für Stück drauf aufbauen. Und hast du auch das Gefühl, dass sich gleichzeitig auch die Fanbasis so ein bisschen verändert hat, also dass sie diesen Prozess auch mitgemacht haben? Ja, das denke ich schon. Das auf jeden Fall. Also ich glaube ja auch, dass wir sehr offen in der Kommunikation waren und die, ne, was wir erreichen wollen. Und ich glaube, dass das auch jedem bewusst war nach der 2019er Saison, wo die Vermarktungs GmbH entsprechend insolvent gegangen ist, wir die erste Mannschaft wieder in den Verein eingegliedert haben, dass das sehr viele Neuerungen auch mit sich bringen, wir das Ganze eben auf ein anderes Plateau auch damit stellen, dass wir da eben auch die Mannschaft komplett neu aufbauen und neu aufstellen. Das ist ja nicht nur die Mannschaft, das ist auch das Umfeld, das sind die Trainer, also die ganze Trainercrew. Auch da, wo wir vorher immer ein bis zwei, also mindestens einen Vollzeittrainer hatten, meistens einen Amerikaner, oftmals auch zwei Amerikaner in den vergangenen Jahren, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Modell und auch da sind wir sehr regional aufgespielt. Also bis auf einen Trainer in unserem Coaching-Staff, Timothy Speckman, der ja gebürtiger Amerikaner ist, hat auch jeder andere Trainer in Kiel für die erste Mannschaft Football gespielt. Also auch da ist es ein organisches Wachsen aus dem Innen raus. Und das ist eben genau das, was wir wollen. Und das ist auch das, was wir in den nächsten Jahren fortführen wollen. Und wie empfindest du die Stimmung bei Heimspielen hier im Kielier Stadion? Oh, grandios. Also es ist immer was, es war immer was Besonderes in Kiel, zu Hause zu spielen. Es ist immer was Besonderes und wir freuen uns auf jedes Heimspiel ungemein. Und ich weiß immer, wie das für die neuen Spieler ist. Wir haben ja schon auch eine recht hohe Fluktuation an Spielern, beziehungsweise integrieren ja auch immer sehr viele neue Spieler, auch aus unteren Ligen in die Mannschaft. Für die ist das auch immer was Besonderes, das erste Mal zu Hause zu spielen, vor der Kulisse, mit den Fans im Rücken, wie laut das ist. Und in dem Zusammenhang freuen wir uns auch unglaublich, dass wir dieses Jahr wieder 6 Heimspiele plus Vorbereitungsspiel haben, dass die Saison entsprechend auf 12 Spiele ausgeweitet wurde und wir nicht mehr nur die 5 Spiele haben wie im letzten Jahr, dass da eben ein Heimspiel mehr ist und ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja, dann lass uns gerne mal auf die vergangene Saison zu sprechen kommen. Wie bewertest du die? Wie bewerte ich die Saison? Das ist eine interessante Frage. Also man kann das, glaube ich, immer auf ganz viele Arten und Weisen angucken und beleuchten und bewerten. Und man kann gewonnene und verlorene Spiele sehen. Man kann Statistiken sich angucken. Was aber, glaube ich, wichtig ist, also was für uns eben wichtig ist, auch im Hinblick auf die Schritte, die wir in der Vergangenheit gegangen sind oder in den letzten Jahren, ist, dass wir es weiterhin geschafft haben, unser Fundament auszubauen, dass wir einen Großteil der Spieler behalten konnten, dass wir eben eine gewisse Kontinuität erzeugen konnten. Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt eben an einen Punkt kommen, wo Leute in ihre athletische Hochzeit kommen mit Mitte 20. Also wir waren die letzten Jahre immer ein sehr junges, unerfahrenes Team, dass wir jetzt aber gewisse Erfahrungen gesammelt haben, auf denen wir eben aufbauen können. Und das ist eben wichtig. Und wir haben unglaubliche Fortschritte in vielen Teilbereichen gesehen, also die sich auch statistisch darstellen lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil am Ende sind es diese einzelnen Schritte. Wir sagen immer, es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg. Man muss jeden Schritt gehen. Ne? Jede Treppenstufe musst du einzeln gehen und du musst diese Erfahrung einfach sammeln. Und da gehören auch negative Erfahrungen zu, weil man kann damit immer auf zweierlei umgehen. Man kann entweder sagen, Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, das ist alles Mist und geht nicht. Und man sagt, okay, ja, das war nicht optimal, aber was haben wir daraus gelernt? Was können wir daraus ziehen? Was können wir nächstes Mal besser machen? Und das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass wir das als Coaching-Staff geschafft haben, unsere Schlüsse aus der Saison zu ziehen und auch die Spieler ihre Schlüsse aus der Saison zu ziehen. Und daran wächst man. Und das macht eben das Schöne am Sport. Es sind nicht nur die Siege und Niederlagen, die zählen, sondern wie kann ich wachsen? Und gerade wenn man eine junge Mannschaft hat, dann ist es vorprogrammiert, dass man gewisse Fehler macht, dass man in gewisse Fallen auch tappt. Und das muss man einmal miterlebt haben, damit einem das nicht ein zweites Mal passiert. Und das sind Spieler wie Trainer, auch wir als Trainercrew sind noch sehr jung und sehr unerfahren und mussten uns ja auch erstmal finden. Also auch, ob das jetzt Koordinatoren sind, auch ich als Headcoach bin keineswegs perfekt und lerne gefühlt täglich dazu. Und das ist das, was unglaublich Spaß macht, weil wir es geschafft haben, ein Team zusammenzustellen, ein Trainerteam und eine Mannschaft und auch ein Staff drumherum, die eben gewillt ist, diese Schritte gemeinsam zu gehen und gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu wachsen. Und das ist unglaublich viel wert. Und auch wenn der sportliche Erfolg die letzten beiden Jahre, jetzt was Siege und Niederlagen, nicht da war, ist es eben unglaublich wichtig, dass man, wenn man diesen leistungsorientierten Gedanken weiter verfolgt, sich eben mittelfristig besser aufstellt und da eben den nächsten Schritt auch, was die Erfolge angeht, machen kann. Gibt es trotzdem gewisse Punkte, in der sich die diesjährige Mannschaft von der aus dem letzten Jahr unterscheidet? Ja, also keine Mannschaft ist jemals gleich. Also ich glaube, selbst wenn man zu 100% alle Spieler behalten würde und zu 100% die gleichen Imports hat und zu 100% der Trainerstab zusammenbleibt, selbst dann hätte man im nächsten Jahr eine andere Mannschaft, weil man eben aus den Erfahrungen und den auch Misserfolgen aus dem letzten Jahr gelernt hat. Wir haben tatsächlich dieses Jahr zwar einen großen Stamm auch an Spielern behalten, aber gerade in der Defense, also auf der Defense-Seite, haben wir auch sehr viele neue Spieler, sehr viele junge Spieler, talentierte Spieler, die aus unteren Ligen kommen, die teilweise aus der Jugend kommen, die einfach ganz viel Potenzial mitbringen. Und für die gilt es natürlich auch, diese Schritte zu gehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese Schritte beschleunigen können, eben dadurch, dass wir ein paar Veterans jetzt um die rum haben, die diese Schritte schon gegangen sind. Das heißt, dadurch hoffen wir uns eben, dass wir deren Lernprozess beschleunigen können, dass die eben bestimmte Fehler, die wir als Mannschaft, die Spieler in den Jahren davor gemacht haben, eben nicht mehr machen können, weil die sich eben gegenseitig austauschen, weil wir da als Coaches ganz anders drauf eingehen können. Von daher ist es schon eine andere Mannschaft und da irgendwo auch ein anderes Gesicht, ne, und damit ja auch eine gewisse andere Identität. Dazu kommt es eben, dass Spieler, die in den letzten Jahren noch unerfahrener waren, jetzt eben in mehr Erfahrung haben und dadurch eben auch ganz natürlich in viel, viel größere Rollen schlüpfen. Also da eben auch Führungsspielerrollen annehmen und übernehmen. Von daher hat sich schon die Mannschaft auch gewandelt und auch weiterentwickelt. Ja, und wir stehen ja jetzt auch relativ am Ende der Vorbereitung. Was hast du denn bisher für ein Gefühl von der Mannschaft? Also ich habe erstmal das Gefühl, dass sie wieder eine Einheit geworden sind. Und das ist eben ganz wichtig. Ne? Das ist auch immer so eins unserer Ziele in die Saison gehend oder in der Saisonvorbereitung, dass wir eine Mannschaft werden, dass wir eine Einheit werden. Ne? Das haben die Jungs auch sehr schnell umgesetzt und auch sehr schnell, ja auch, also sie verstehen das und sie sehen ja eben auch, ne, wie viele neue Gesichter da sind und haben sich da sehr, sehr schnell gefunden. Da bin ich auch unglaublich stolz auf die Veterans, dass sie es eben auch schaffen, eine so familiäre, ja, Grundlage zu geben oder darzustellen, wo sich eben neue Spieler sehr schnell sehr wohl bei uns fühlen. Was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, um eben sportlich dann noch die nächsten Schritte zu gehen. Ja, ansonsten war tatsächlich dieses Jahr ein riesengroßer Vorteil, dass wir den Kunstrasenplatz voll bespielen konnten in der ganzen Vorbereitung. Das war ja letztes Jahr noch nicht. Ne? Da war ja, hat sich ja die finale Fertigstellung des Trainingsplatzes bis in den April gezogen, sodass er eben zur Saison fertig war, was hervorragend war. Aber jetzt sind wir eben in den Genuss gekommen, dass wir unser Wintertraining ganz anders darstellen konnten. Also sprich in den ersten Phasen das Athletiktraining, das Lauftraining, wobei wir da auch viele athletische Grundlagen gelegt haben. Parallel dann eben dazu konnten wir halt deutlich früher anfangen, anders zu trainieren, eben weil wir Platz- und Lichtunabhängiger waren. Ne? Wo wir vorher irgendwie knöcheltief im Matsch standen auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem Sportplatz, der so semi-geeignet war für richtiges Footballtraining zu dem Zeitpunkt, einfach durch die Witterung und die Jahreszeit, in der wir einfach steckten, ne? Wo wir eben das Training doch von der Intensität deutlich auch immer runtergeschraubt haben. Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen kein Verletzungsrisiko eingehen. Ne? Die Gegebenheiten sind einfach so, dass wir nicht alles machen können und auch dann entsprechende Lichtverhältnisse. Und das ist natürlich jetzt mit dem Kunstrasenplatz, mit der Flutlichtanlage, die wir hier haben, ganz anders. Und dadurch sind wir eben in der Vorbereitung viel schneller an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, hier in den vergangenen Jahren waren wir eigentlich viel, viel später da, wo wir jetzt schon sind. Und das das hat unglaublich gut getan, das hat auch der Mannschaft unglaublich gut getan, weil wir doch eben auch die Vorbereitung, weil wir in der Vorbereitung doch mehr reinbekommen haben, als wir es in der Vergangenheit haben. Und wie sich das jetzt sportlich auswirkt, das wird sich zeigen, aber erstmal so gibt uns das ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Basis, ein sehr, sehr gutes Grundgefühl in die Saison gehend mit dem, was wir gelegt haben. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das von Haus aus, dass die Veteranen sagen, wir nehmen jetzt die jüngeren Spieler unter unsere Fittiche, oder ist das tatsächlich eine Rolle, die man sie heranträgt, dass man zu ihnen geht und sagt, so, pass mal auf, du gehst jetzt in deine dritte Saison, du weißt, wie das hier läuft, pass mal auf, der und der Spieler, versuch mal, dass du ihn so ein bisschen mitziehst, wie ist das in der Mannschaft? Ist es beides. Also manche Leute bringen es einfach natürlich mit. Die setzen das natürlich um und manche merken das dann eben auch so, die gucken sich dann auf einmal um und denken, okay, irgendwie bin ich jetzt hier der Erfahrenste auf einmal in der Unit und merken so, okay, jetzt, ne, jetzt muss ich diese Rolle annehmen. Also nicht, dass man gezwungen wird, diese Rolle anzunehmen, aber es ist ein natürlicher Prozess. Und ich glaube, dass wir da eben auch in den letzten Jahren eine gute Grundlage legen konnten, weil wir, selbst wenn Spieler ausgeschieden sind, die halt vorher in diesen Führungsrollen waren, aber die sind eben mit so gutem Beispiel vorangegangen, dass die Leute jetzt eben auf ihre Erfahrungswerte zurückblicken können. Hey, wie haben das die Veterans gemacht, als ich neu war? Ja, und dann das so ein bisschen auch imitieren. Mit Sicherheit ist es hier und da auch gesteuert. Also ich versuche schon einigen Leuten, wo ich jetzt eben auch in der Entwicklung den nächsten Schritt bei denen sehe oder die Erwartungshaltung habe, dass sie den nächsten Schritt gehen, die das eben auch mit aufnehmen oder mit übernehmen auch diese Rolle. Aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, ey, du musst das jetzt machen, weil du jetzt 3 Jahre hier bist, sondern das ist dann eher ein natürlicher Prozess. Und ich würde es auch niemandem, ich sage jetzt mal ganz, ganz harsch, aufs Auge drücken, den ich nicht auf eine natürliche Art und Weise in dieser Rolle sehe. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz natürlicher Werdegang und auch da eine unglaublich gute Grundlage, die wir in den letzten Jahren gelegt haben, weil das vorgelebt wurde. Und das ist eben schön zu sehen, auch an vielerlei oder an vielen Stellen jetzt, dass Leute auf eine natürliche Art und Weise da reinrutschen und diese Rolle übernehmen. Ja, dann lass uns auch noch kurz zum Abschluss über die kommende Saison reden. Auf Instagram habt ihr immer wieder bekannt gegeben, wer denn jetzt dieses Jahr noch zum Kader gehört und so. Dann haben die Spieler kurz ein Statement abgegeben, meist hast du noch was dazu gesagt. Mir ist aufgefallen, oftmals ging es darum, dass zum einen die Spieler den nächsten Schritt machen wollen, was sie auch selbst gesagt haben, aber viele haben auch gesagt, wir wollen Kiel jetzt mal wieder ins Playoff-Rennen bringen oder in die Playoffs kommen, vielleicht sogar um den Titel spielen. Wie stehst du zu diesen Aussagen? Siehst du die Mannschaft auch schon an diesem Punkt? Also ich glaube erstmal, dass es grundsätzlich unglaublich schwer ist, die GFL in diesem Jahr zu beurteilen und wie dicht die Mannschaften beieinander sind, beziehungsweise wie weit sie auseinander sind. Einfach aus dem Grund, wir haben unglaublich viele Trainerwechsel in sehr, sehr vielen Mannschaften. Wir haben eine unglaublich hohe Fluktuation an Spielern. Ich glaube, also wir haben um die 10, 15 Spieler verloren in diesem Jahr und ich glaube, dass wir noch eher zum unteren Drittel gehören und dass viele Mannschaften deutlich mehr Spieler abgegeben haben. Darunter auch viele Leistungsträger. Das heißt, wie sich die Mannschaften finden werden im Laufe der Saison und wer jetzt irgendwie besonders raussticht, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unglaublich schwer zu sagen. Ich glaube, dass man da vor Woche 3 oder bevor jede Mannschaft 3 Spiele gemacht hat, keine Prognose abzugeben ist, also oder ganz schwer einzuschätzen ist. Von daher will ich mich da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Für uns ist es eben wichtig, dass wir unseren Entwicklungsprozess weitergehen, dass wir daran festhalten, woran wir glauben, die Grundwerte, die Basis weiter ausbauen, die Spieler weiterentwickeln. Und wo wir damit am Ende der Saison hinkommen, das steht aktuell noch in den Sternen. Aber ich freue mich auf den Weg. Ich bin absolut positiv, dass wir positiv gestimmt, dass wir für die ein oder andere Überraschung auch sorgen können. Aber da auch da gilt es, am Ende muss man das Woche für Woche neu beweisen. Es gibt absolut keine leichten Spiele, vor allem nicht in der GFL Nord. Die Mannschaften sind unglaublich stark mit unglaublich starken, erfahrenen Trainerteams. Und da muss man jede Woche sein absolutes Topspiel bringen, wenn man nicht unter die Räder geraten will. Und das ist unser Ziel, dass wir jede Woche unsere Bestleistung abrufen können und wofür es dann am Ende reicht, das werden wir sehen. Und findest du dann solchen Ansporn, solchen Eifer gut, wenn die Spieler sagen, wir wollen jetzt dieses Jahr um die Playoffs kämpfen? Oder ist das was, wo du sagen würdest, bleib mal erstmal ruhig, so wie du jetzt persönlich auch rangehst, lass uns erstmal die ersten Spiele abwarten? Hey. Die Spieler haben es gesagt, jetzt müssen sie es beweisen. So. Und am Ende zählt da Leistung und da ist eben auch der leistungsorientierte Gedanke, den wir in der Bundesliga pflegen. Jetzt müssen sie es beweisen. Und das müssen sie nicht nur an den Wochenenden in den Spielen beweisen, sondern auch im Training. Jede Trainingseinheit, jedes Play, dass sie eben auch gewillt sind, diese extra Meter zu gehen, um da am Ende auch zu stehen. Genau, und zum Abschluss noch, du hast schon gesagt, es ist eine grandiose Stimmung bei den Heimspielen und sowieso, es wird eine spannende Saison. Warum sollten die ZuhörerInnen jetzt aber ins Stadion kommen? Weil es einzigartig ist. Also ich glaube, dass, und das hat mich auch immer an dem Sport, also am Football fasziniert, ist, dass es wirklich für jeden ist. Es ist, und das ist nicht nur auf dem Feld so, also wir finden wirklich eine Rolle für jeden Spielertypen, egal ob groß, klein, schnell, dünn, dick, was auch immer. Das macht immer so ein Mannschaftsgefüge unglaublich interessant. Aber ich glaube eben auch, oder nein, vor allem auch dieses Football is Family. Das wird vor allem von den Fans gelebt. Und das, was wir halt bei den Heimspielen haben, wir in Kiel ganz besonders, aber auch generell im Football, ist eben, dass es eine unglaublich familiäre Atmosphäre ist und dass es eben von jung bis alt für jeden was ist. Und einfach vorbeikommen, sich das angucken. Einfach die Atmosphäre mal aufsaugen und ich glaube, dass da alle unglaublich viel Freude und viel Spaß dran haben werden. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Es sind sehr familiäre Feste, habe ich das Gefühl, immer auf der Tribüne. Deswegen unbedingt mal, auch wenn man irgendwie Fußball gewöhnt ist oder so, wo oftmals auf der Tribüne wirklich Frust ablassen ist. Und dann, das ist als Fußballfan manchmal vielleicht auch absurd, weil man denkt, ah, das sind Leute, die rennen aufeinander zu, die kloppen aufeinander ein und es ist viel friedlicher, viel familiärer als beim Fußball oftmals von der Stimmung her auch allein schon. Auf jeden Fall. Wir lassen das auf dem Platz. Wir lassen das auf dem Platz und auf der Tribüne ist absolut familiäres Verhältnis. Ja, super. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Und viel Erfolg für die Saison. Vielen Dank.